Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Willkommen zur Wiederbelebung unseres heißgeliebten Formates, die Elite beantwortet Fragen. Ja, verdammt, wir sind die Elite, wir wissen alles. Genau, und das beweisen wir euch heute. Ja, also wir müssen jetzt einfach mal Fragen wieder vom Tisch, weil wir haben nur so einen Haufen Fragen. Genau. Wer fängt an? Das ist die erste Frage, die wir haben. Du fängst an, du hast eine Frage gestellt, jetzt bin ich dran. Eine Freundin hat gestern gesagt, sie putzt ihre Fenster nur bei abnehmendem Mond. Warum? Spinnt sie oder ist da was dran? Das ist die ganze Frage schon. Ja? Ja, sie spinnt. Wenn Mathematik so logisch ist, warum verstehen sie denn so viele Menschen nicht? Weil falsche Prämisse, Menschen sind nicht logisch. Okay. Kann man mit dem Mond Sprit sparen? Mit dem Mond? Ja. Ja, wenn man nur bei Vollmond Fensterputzmittel kaufen geht. Also, was für eine Frage. Warum Mathematik so schwer einigen Menschen fällt? Weil manche Menschen tatsächlich schon an der deutschen Sprache scheitern und wie soll das dann mit solchen abstrakten Dingen wie der Mathematik funktionieren? Ja, nicht logisch ist. Genau. Wo ist der Mond jetzt? Da! Da! Da, da, da! Kann man gut in Mathematik werden? Ja, sicher. Also wenn man das mit der deutschen Sprache erstmal hinbekommen hat, dann besteht da Luft nach oben und dann kann man sich auch mal der Mathematik widmen. Da kann man Bücher lesen zum Beispiel zum Thema. Über Mathematik. Über Mathematik. Genau. Wieso kann der Mond nicht auf die Erde fallen? Obwohl der genauso rund ist wie ein Fußball. Kann er ja. Wird er ja irgendwann auch. Wird er? Ja, klar. Echt? Ja, irgendwann in vielen Monden. Hast du einen Aluhut für den Fall, dass das passiert? Das hilft dann nichts. Da hilft kein Aluhut mehr? Beziehungsweise, das ist gar nicht die Frage. Vielleicht verglüht der Mond dann auch in dem Augenblick. Oder er prallt an der Erdatmosphäre ab. Je nach Winkel. Also da sollten wir mal Experimente machen. Ja, vielleicht wird es eine Tangente. Ja. Mathematik und Logik, wie berechne ich es? Indem man den Rechenregeln folgt. Also wenn da zwei Zahlen mit einem Plus verbunden sind, dann addiert man sie. Wenn sie mit einem Minus verbunden sind, dann subtrahiert man sie. Wenn da ein Geteilzeichen ist, dann teilt man sie durcheinander. Wenn da ein Malzeichen zwischen steht, dann verspeist man sie. So. Genau. Wie konnte vom Mond eine Rakete starten? Mit Fensterputzmittel? Was ist das für eine Frage? Ja, da hat sich immer Gedanken gemacht. Da ist ja wenn die von der Erde starten wollen, da ist da so eine ganze Infrastruktur mit so einer Abschussrampe. Da oben auf dem Mond nicht. Ja, Wie geht das? Ja, der Mond ist kleiner. Ah. Dann machst du einfach zwei mit den Wischen, dann bist du weg. Dann springst, die sind also quasi nicht gestartet, sondern die sind runtergesprungen. Ja, einfach einen Tritt geben dem Mond so. Ah, I get it. Was ist der Unterschied zwischen Mathematik und angewandter Mathematik? Mathematik gibt es und angewandte Mathematik ist ein Gerücht, von dem ich im Mathestudium gehört habe, aber das, dem ich bis heute nicht begegnet bin. Okay. Oder? Weiß nicht, du bist der Experte dafür. Genau. Okay. Soll ich eher Pokémon Sonne oder Ultrasonne kaufen? Also, wenn, dann Ultrasonne. Klingt geiler, oder? Ja, aber dann Sonnencreme, bitte. Genau, Sunblocker besser, oder? Ja, so ein bisschen Bräune ist ja nicht verkehrt. Da kann man dann auch im Mondschein spielen. Mhm. Warum ist Mathematik so interessant? Das frage ich mich auch bis heute. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man mit so geilen Fachbegriffen wie Stochastik und Tangente um sich schmeißen kann. Und das total intellektuell klingt, wenn man das in einem beliebigen Satz einbaut, obwohl niemand eine Ahnung hat, was eine Tangente eigentlich ist. Ist Stochastik einer von den 7 Tipps? Ja, genau. Das ist Nummer 4 dann wahrscheinlich. Ne? Das ist Nummer 4, ja. Und Tangenten findet man ja auch in Bestimmungsbüchern zu Wasservögeln. Ja, siehst du mal. Genau. Wie teuer ist der Mond? Also wenn der Kölner Dom ein Euro wert ist. Mhm. Und der Kölner Dom ist definitiv häufiger besucht als der Mond. Mhm. Ja. 50 Cent? Ja. Ja. Passt. Genau. Vor allem, also das, was noch übrig ist, weil die meisten Mondgrundstücke sind ja schon verkauft. Richtig. Ja, dementsprechend. Was ist Lambda in der Mathematik? Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Das Lambda. Lambda. Das Lamm ist nah. Die Regel der 3. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Klingt wie Alarm. Alarm. Alarm. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. Lambda. War bestimmt ein Professor für Mathematik. Der hat die tangentiale Stochastik erfunden. Und wofür wird Lambda dann verwendet? Lambda ist das Größenmaß dessen, wie weit die stochastische Schätzung an der tangentialen Realität vorbeigeht. Okay. Genau. Was ist ein blauer Mond? Ein schönes Spiel von vom Roskosmos Verlag. Roskosmos. Roskosmos. Nein, ein blauer Mond ist einfach der zweite Vollmond im Monat, wenn es ihn denn gibt. Okay. Ja, der Blue Moon. Krass, was du alles weißt. Ja, der Blue Moon ist einfach der zweite Vollmond. Wenn es denn tatsächlich mal am 1. oder 2. im Monat einen Vollmond gibt, dann gibt es einfach am 30. nochmal einen. Okay, und das ist der blaue Mond dann? Das ist der Blue Moon. Okay. Genau, den nennt man so. Cool. Wieder was gelernt. Ja. Okay. Haben wir noch was? Ja, sicherlich. Was tut man, wenn man schlecht in Mathematik ist? Nachhilfe nehmen. Und vor allem das Wort tut vermeiden. Ja, das also auch in Deutsch. Genau, in Deutsch auch. Ne? Warum man das Wörtchen tun nicht gebrauchen tut, kann man hier lernen. Genau. Warum nannte man die Saturn-Rakete nicht Mond-Rakete, obwohl sie doch zum Mond geflogen ist und nicht zum Saturn? Warum heißt die Mars-Rakete eigentlich nicht Erde, wenn es auf der Erde doch Mars gibt? Warum heißt sie nicht Snickers, damit es endlich da oben auch mal was anderes gibt? Ja, sponsert bei Mediamarkt. Was heißt kein Intervall in der Mathematik? Dass es in der Mathematik keine Intervalle gibt. Ja. Ja. Also was heißt kein Intervall in der Mathematik? Ja, kein... Also ist das in Anführungszeichen gesetzt? Ja, klar. Kann ich mich damit nicht rausreden? Nee. Verdammt. Es gibt ja Intervalle in der Mathematik. Ja, dann ist es nicht diskret. Dann wird es indiskret. Also wenn, das ist so Mathematiker-Weihnachtsfeier, die sind indiskret, da gibt es keine Intervalle. Okay. Vor allen Dingen keine Intervalle zwischen Professor und Sekretärin. Genau. Wie spät ist es auf dem Mond? Wo? Wo auf dem Mond? Es kommt ja darauf an, wo du auf dem Mond bist. Das ist tatsächlich der tiefe Riss. Er wollte wissen, ob es auf der Erde gibt es ja Zeitzonen, gibt es ja auf dem Mond auch. Gibt es da irgendwie eine Standardzeit? Ja klar, die Mondnazis müssen ja auch irgendwie morgens, mittags und abends dem Führer. Okay, das heißt, auf dem Mond gilt Berliner Zeit. Vor allem, sollte mal je ein Moslem auf den Mond kommen, der muss ja auch irgendwie da seine 5-mal am Tag. Und er muss ja wissen, wann Tag ist. Mhm. Sonst geht er zu Fatah. Hm? Kann man, und vor allem feiert die Fatah eigentlich auf dem Mond auch Fatah-Tag? Bestimmt, da fahren die mit dem Bollerwagen durch die Gegend. Kann man studieren, wenn man eher schlecht in Mathematik ist? Ja, es gibt da so Fächer, die bieten sich da an zu Betriebswirtschaftslehre. Dafür muss man allgemein nicht sehr intelligent sein. Ja, und dafür brauchen wir Mathe. Die brauchen tatsächlich Mathe. BWL braucht Mathe. Ja, nee. Doch, natürlich. Du machst in BWL machst du Mathe. Also ich habe ja ein paar BWLer kennengelernt und das Glas Gurken, das ich mir gleich einverleiben werde, das hatte einen höheren Intelligenzquotient als die gesamte Vorlesung. Eine andere Frage kurz. Kann man bei der Fatah eigentlich auch Fachita essen? Und haben die Fatah eine Fachschaft, in der man Fachita... Hör auf, rumzufachsen. Flachsen. Keine Faxen hier. Faxen. Da habe ich noch eine andere Frage. Warum heißt es eigentlich immer Faxe in der Dose? Man säuft es doch nur aus der Dose. Hast du da schon mal eine Faxeflasche gesehen? Nee, ich hab's bislang aber auch vermieden, das Zeug zu trinken. Und wo wir gerade bei Mathematik sind, was hat vier Beine und kann fliegen? Die Zuhörer wissen es schon, du nicht. Ja, vielleicht ist es hier jetzt der... Vielleicht sollten wir hier einen Schlussstrich unter unsere Rechnung ziehen. Zwei Vögel. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beehren Sie uns auch das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Die Elite beantwortet Fragen. Oder halt nicht. Ciao. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.